Junge, ich glaub's hat gedonnert. Wir kriegen wahrscheinlich ein Gewitter. Schlag doch der Blitz an. Wir einschlägt, aber euch aufs Maul. Raus mit dir, worauf wartest du, Faxe? Whenever you give, receive, fuck away. The whole lot piece of shit. It's the time of year again.